Mein Sohn, ich hab dir die Stiefel und das braune Hemd geschenkt. Doch hätt ich gewusst, was ich heute weiß, hätt ich lieber mich aufgehängt. Mein Sohn, als ich deine Hand sah, erhoben zum Hitlergruß, wusst ich nicht, dass ihm dir ihn grüßet. Die Hand verdorren muss. Mein Sohn, und ich sah dich marschieren hinter dem Hitler her. Und wusst ich, dass wer mit ihm aussieht, zurück kommt er nimmer mehr. Sah ein braunes Hemd dich tragen, hab mich nicht dagegen gestemmt. Denn ich wusste nicht, was ich heute weiß, es war dein Tod.